Moskau, Mon Amour. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Franz Maria Sonner. Nach dem gleichnamigen Roman von Robert Little. Regie Barbara Plensat. Erster Teil. Um die Ereignisse von 1991, um die es hier geht, verstehen zu können, gilt es weiter auszugreifen. Die ersten Fäden der Verschwörung, die ich entdeckt habe, reichen bis in den Sommer 1986 zurück. Damals trafen sich in einem unterirdischen Raum des Pentagon 4 Personen, deren Namen der Öffentlichkeit wenig sagen würden. Es war die Sitzung einer Organisation, die als Intelligence Support Activity oder kurz ISA in den Büchern geführt wurde. Die Gruppe war in der Ära Carter ins Leben gerufen worden, um die Sicherheit des Landes zu garantieren. Eigentlich war sie nach Beseitigung der drohenden Gefahr der Iran-Geiselkrise überflüssig geworden. In den Büchern blieb sie dennoch. Man hatte versäumt, sie formell aufzulösen. Einige Beamte des Pentagon entdeckten dieses wirkungsvolle Instrument und belebten es wieder. Damals, 1985, als es darum ging, sich etwas vollkommen Neues einfallen zu lassen. Dann setzte sich der Trauerzug in Bewegung. Voran Militär mit dem Bild des Verstorbenen und den Kränzen. Die Lafette wurde von einem Radpanzer gezogen, im Schritttempo. Neben dem Sarg gingen 4 Gardeoffiziere im charakteristischen Stechschritt der sowjetischen Armee. Hinter dem Sarg folgten die Familienangehörigen. Hinter der Familie dann die politische Führung der Sowjetunion. Die Mitglieder des Politbüros mit dem neuen Parteichef Michail Gorbatschow an der Spitze. So kam es 1985 zu dieser Sitzung. Die ISA war weder der CIA noch dem Pentagon unterstellt. Sie war außerhalb jeglicher parlamentarischen Kontrolle. Und es bedurfte damals keiner neuerlichen Anweisungen des Präsidenten, um sie zusammentreten zu lassen. Die Beteiligten analysierten zunächst die Situation, nüchtern, wie sie sagten, und unbeeindruckt von großen Worten. Мы провожаем последний путь Константина Устиновича Черненко. В этот скорбный час советские люди воздают дань глубокого уважения верному сыну нашей партии и народа, стойкому борцу за благородные коммунистические идеалы. Die wichtigsten Punkte aus der kurzen Rede Gorbatschow zusammengefasst. Wir werden den Kampf um die Verwirklichung der Resolutionen des 26. Parteitags fortsetzen. Wir werden um sozialen Fortschritt kämpfen. Die Verteidigungsbereitschaft der Sowjetunion soll gefestigt werden. Die wirtschaftliche Macht der Sowjetunion soll ausgebaut werden. Die Lebensbedingungen des Volkes sollen vorrangig verbessert werden. Wer arbeitet und nicht nur redet, wird gefördert, sagte Gorbatschow wörtlich. Leere Worte werden bekämpft, ebenso werden Leute bekämpft, die sich von der Arbeit drücken. Der Stil der Partei wird verbessert werden. Soweit ich feststellen konnte, gab es mehrere vorbereitende Treffen bis in den Winter 1988 hinein. Die Gespräche der 4 drehten sich um einen sehr präzisen Fragenkatalog, den die graue Eminenz der Runde Henry, ein ehemaliger Sicherheitsberater des Präsidenten, vorgelegt hatte. Um die eigenen Einschätzungen zu überprüfen, entschloss man sich dann doch, eine Expertenstudie erstellen zu lassen. Die in der Pressekonferenz von US-Verteidigungsminister Weinberger vorgelegte Studie über die militärische Stärke der Sowjetunion dokumentiert eindrucksvoll die atomaren und konventionellen Waffensysteme Moskaus in aller Welt. Mit grafischen Darstellungen, Statistiken und Fotos belegte Weinberger, dass die Sowjetunion seit 25 Jahren ihre Streitkräfte ständig verstärkt habe und in ihren Rüstungsanstrengungen nicht nachlasse. Für militärisch interessierte Beobachter des Kräfteverhältnisses zwischen West und Ost ergaben sich aus der Studie des Pentagons keine wesentlich neuen Erkenntnisse. Henry befand, dass sich mit einer solchen Studie zwar eine verdammt gute Pressearbeit machen lassen, sie aber sonst in keiner Weise ihre Auffassung beeinflussen könne. Losschlagen oder die Sache abblasen, war die Kernfrage. Entweder scheißen oder runter vom Topf. Es war dem Marlow, ein dicker Mann, Anfang 50, in dieser Alternative bezeichnet. Marlow gab sich damals als Sicherheitsberater des Außenministeriums aus. Ich kenne die Beteiligten, habe mit ihnen gearbeitet, gepokert und gesoffen und habe daher eine sehr genaue Vorstellung davon, wie die entscheidende Sitzung abgelaufen ist. Also, dann gehen wir eben die Sache noch einmal durch. Best Case ist, dass wir mit der Operation Ironweed Erfolg haben. Allerdings ist das Ding so heiß wie das Rohr einer abgefeuerten Bazooka. Und wenn alles schief geht, Worst Case, reißen sie uns den Arsch genauso weit auf. Das ist, verdammt, eine Endlösung. Du machst mich wahnsinnig mit diesen Kugeln, Pete! Henry, was meinst du? Ich finde, du übertreibst. Was wir wollen, ist, die Sicherheit unseres Landes zu garantieren, ohne uns die Finger zu verbrennen, richtig? Ja. Ich war an vielen Unternehmen beteiligt, aber dieses hier... Ich denke, es ist glänzend abgesichert. Eine Aktion wie aus dem Lehrbuch. Niemand außer uns wird je alle Teile zusammensetzen können. Niemand außer uns wird ihre Tragweite verstehen. Also was ich sagen will, Worst Case ist, dass die Russen nicht so reagieren, wie wir uns das gedacht haben. Worst Case ist, dass wir keinen Erfolg haben. Aber dann wird auch niemand wissen, dass es eine Operation Ironweed gegeben hat. Punkt. Abe. Genau. Wir scheißen. Aber wie? Genau. Und ab geht die Post. Amerikanische посольство в Москве. Die amerikanische Botschaft in Moskau. Office Kaster. Büro Kaster. Willkommen bei Mütterchen Russland. Herzlich willkommen, Uncle Sam's Ford. Du schalt doch das verdammte Ding ab! Mein Name ist Immanuel Custer. Custer wie General Custer. Die Handvoll Freunde, die ich habe, nennen mich Manny. Sagen Sie also Mr. Custer zu mir, denn ich bin für die Sicherheit dieser Botschaft verantwortlich. Klar? Zu Befehl, General. Der Zweck unserer heutigen Zusammenkunft ist... eine Impfung. Jawohl, eine Impfung. Gegen die Russen, die schon bald versuchen werden, sie zum Verrat an unserem Vaterland zu bewegen. Hören Sie, Mr. Custer, man hat uns bereits ausführlich gebrieft. Man hat uns eine Menge erzählt über Glasnost und Perestroika. Ich will Ihnen mal was sagen. Jedes Wort, das wir hier sprechen, jeder Satz wird von versteckten Mikrofonen aufgefangen und über die Straße zu den Antennen da drüben. Auf diesem Hausdach gesendet. Und auch von einem zweisprachigen Tech-Int-Mann abgehört, der in dem überheizten Büro des KGB sitzt. Der große Bruder hört mit? Nicht nur das. Sie vergiften sogar das Trinkwasser in Sam's Lounge. Ich muss Sie also bitten, ein paar elementare Sicherheitsregeln zu beachten, die für Sie in diesem Merkblatt zusammengefasst sind. Lesen Sie das aufmerksam durch, auch wenn Sie das Gefühl haben, schon alles zu wissen. Unterschreiben Sie es und stecken Sie das Blatt in meinen Briefkasten. Sollen wir das auswendig lernen? Ja, Sicherheit, Miss Hakenreider, ist in erster Linie eine Sache des gesunden Menschenverstandes. Keine starre Routine. Verändern Sie Ihren Tagesablauf, sprechen Sie nicht über berufliche Dinge, nehmen Sie von keinem Russen Briefe oder Päckchen entgegen. Gestern ist eine junge Frau einen unserer Diplomaten angegangen und hat massiv versucht, ihm einen geschlossenen Umschlag zu übergeben. Alles sauber. Anus, Vagina, keine Behälter, keine Kapsel, nur dieser Umschlag. Verdammt, was soll das? Wie heißen Sie? Ich wie Sie heißen, will ich wissen! Bestellen Sie keinen Videorekorder aus Finnland, um jemandem einen Gefallen zu tun. Jedermann wird annehmen, Sie wollen Schwarzmarktgeschäfte machen. Ikonen eintauschen, zum Beispiel. Ich übrigens auch. Verlieben Sie sich nie in einen Russen. Oder eine Russin. Der KGB schickt Schwalben los, Lockvögel, die Sie erpressen sollen. Im Zweifelsfall kommen Sie zu mir, lassen mich entscheiden, wie hoch das Risiko ist. Hotelreservierungen für Verwandte und Freunde nur über das General Service Office, auch wenn Sie mal in das Bolschoi-Ballett gehen wollen. Miss Hakenreiter, Sie haben einen weißen Ausweis, das heißt, Sie kommen genau bis zum 6. Stockwerk der Botschaft und keinen Schritt weiter. Sie, Mr. Bassett, haben einen grünen und können sich daher überall frei bewegen. Allerdings sollten Sie immer einen guten Grund dafür haben, wenn Sie sich irgendwo aufhalten. Miss Hakenreiter, ja? Sie sind im neuen Wohnblock hier auf dem Botschaftsgelände untergebracht. Mhm. Und Sie, Mr. Bassett, wohnen im Diplomatenviertel gegenüber dem Hotel Ukraina. Ah, ja. Noch Fragen? Was dagegen, wenn ich das Merkblatt gleich unterschrieben hier lasse? Nein, nein. Wie gut für Sie, dass Sie aufmerksame Nachbarschaft haben werden. Nachbarschaft? Wen? Mich. Улица в Москве. Straße in Moskau. Виктор Просенко geht in schweren Stiefeln auf und ab. Скрип снега. Der Schnee knirscht. Verdammter Scheißkerl. Ich erwürge dich. Подъезжает машина. Ein Wagen kommt. Genosse Oberst, hier bin ich. Ihr Genosse Oberst, ich weiß ja, endlich. Bitte sehr, aber... Auf Maschine, im Wagen, das Heizungsgebläse arbeitet laut. Genosse Oberst, Sie machen sich keinen Begriff davon, was mir heute widerfahren ist. Unvorstellbar. Heute Morgen, meine Schwägerin, sie liegt im Bett und schreit. Mein Bauch, ich sterbe. Einem Kollegen, mein Schwager, er ruft einen Krankenwagen. Und was passiert? Stellen Sie sich vor. Der Krankenwagen kommt von der Straße ab, rutscht und... Und kracht gegen einen Hydranten. Was soll er tun? Mein Schwager, was soll er tun? Frage ich. Ersatzkrankenwagen kommt nicht. Also ruft er mich an. Genosse Oberst, ich schwöre, Sie hätten dasselbe getan. Es ging um Leben und Tod. Hier, echter Cognac. Genosse Oberst, aus Frankreich importiert. 3 Sterne. Bitte zählen Sie nach. Ja, 3 Sterne. Geht runter wie Öl. Mit einer gewissen Menge Alkohol im Leib funktioniert der Homo sapiens einfach besser. Nicht wahr? Halt die Schnauze, Sienkiewicz. Na, bitte ergebens um Verzeihung für mein zu spät kommen. Sienkiewicz, die Gerechtigkeit ist eine Waage. In der linken Schale liegt die Kugel des afghanischen Banditen, die sie dir an meiner Stadt aus dem Leib geholt haben. Ja. In der rechten liegen deine Schwarzmarkt, Taxigeschäfte, deine Unzuverlässigkeit schwerer und schwerer. Du und deinesgleichen sorgen dafür, dass dieses Land verkommt und im Chaos versinkt. Ausführlich ging der Parteichef auch auf den oft beklagten Lebensstandard ein, den es zu erhöhen gelte. Denn... So Gorbatschow, es sei eine Schere entstanden zwischen dem, was produziert und dem, was vom Bürger gewünscht werde. Dazu gehöre aber nicht nur der ständige Mangel an Lebensmitteln wie Fleisch, Gemüse und Obst, sondern ebenso auch die gerechte Verteilung von Wohnraum. Охотничий домик. Eine Jagdhütte. Потрескивание дров в камине. Каминфеуэр прасselt. Виктор, die Lage ist mehr als ernst. Sie ist verzweifelt. Aufruhr im Baltikum, Streiks in der Ukraine und in Kasachstan. In Baku verfolgen bewaffnete aserbaidschanische Banden Armenier. Im Donetsk-Becken revoltieren Bergarbeiter. Schiitische Moslems vereinigen sich mit ihren iranischen Kumpanen. Ein neuer Nationalismus zieht herauf. Auch der Faschismus, Viktor, ist noch nicht geschlagen. Und was tun wir? Wir bieten dem Revanchismus die entblößte Brust. Glasnost, Perestroika. Jeder versteht hier darunter, was er will. Der Westen, Frohlock. Pamjat, Viktor. Wir brauchen die Erinnerung. Mehr denn je. Sozialismus oder Barbarei, Viktor. Wir müssen die Glut wieder entfachen. Wir müssen die Revisionisten in den eigenen Reihen bekämpfen. Gorbatschow will den Kapitalismus oder er weiß nicht, was er tut. Pamjat muss ihn vernichten, Viktor. Jetzt! Senkevich, wenn es denn der Zustand deiner Schwägerin erlaubt, so hole den Genossen Oberst heute um 18 Uhr wieder ab. Ja! KGB? Кабинет Просенко. КГБ, бюро Просенко. Просенко, Мишель, Просенко рührt in einer Tasse Tee. Ja. Ach, Krustin. Was Neues? Wenig, Genosse Oberst. Die junge Frau habe ich verhört. Dankeschön. Die Amerikaner, die unsere Nutten am Roten Platz aufgegabelt haben, waren keine Militärattachés. Wir haben den Kerlen nur einen kostenlosen Fick spendiert. Was macht Inkermann? Betritt um 9 Uhr die Botschaft. Verlässt sie um 18.30 Uhr, geht in Sam's Lounge, trinkt 3 Whisky, isst ein Thunfisch-Sandwich, fährt nach Hause um 20 Uhr. Gesprächsprotokoll ist ab diesem Zeitpunkt verfügbar. Geht um 23 Uhr ins Bett. Etwas Besonderes? Nichts. Überhaupt nichts. Dieser senile Trottel spricht mit seiner jungen Frau nur über ihre Melons. Und sonst? 2 neue. Harkenreiter Sabine, Englischlehrerin für die Junior High School der Botschaftsangestellten. 28 Jahre, unverheiratet. Bassett Benedikt, 35, geschieden, ein Kind. Ist nur subalterner Beamter, Laufbursche. Kommt aus Prag, war 4 Monate dort. 4 Monate? Warum so kurz? Was war? Wir haben schon dort eine Nutte geschickt, er hat sie aber auflaufen lassen. Eine Kleinigkeit noch. Ja. Kaster. Hören Sie mal, Genosse Oberst, er sagt, jedes Wort, das wir hier sprechen, jeder Satz, wird von versteckten Mikrofonen aufgefangen und über die Straße zu den Antennen da drüben auf diesem Hausdach gesendet und dort von einem zweisprachigen, der Hindmann, abgehört, der in dem überheizten Büro des KGB sitzt. Er hat recht. Es ist überheizt! Seit Monaten schon warte ich auf das Wunder eines funktionierenden Thermostaten. Wer nicht arbeitet, wird bestraft. Geschwätz. Ich meine, woher? Woher, Krostin? Er spürt es. Er wittert es. Kaster gehört einer aussterbenden Rasse an. Er hat noch 3 Monate und deshalb dreht er noch eine letzte zackige Runde, bevor sie ihm einen Tritt in den Arsch geben. Er glaubt noch daran, dass ein Mann einen Feind braucht. Uns, Krostin. Dieses Gefühl verschafft ihm die Betriebstemperatur, die er braucht, um funktionieren zu können. Nichts beschäftigt ihn mehr als wir. Tag ein, Tag aus. Vielleicht kennt er uns besser als wir. Oder noch einfacher. Er hört uns zu, so wie wir ihn zuhören. Hallo, Manny! Alter Fettsack. Die Redaktionsräume von Novy Mir. Im Stockwerk unten Gesangsunterricht. Sie drehen mir das Wort im Munde um, Sinaida Ivanovna. Ich habe Sie gebeten, aus literarischen Gründen auf das Wort Fotze zu verzichten. Ach, aus literarischen Gründen? Jawohl, aus literarischen Gründen, verdammt! Sie vergessen offenbar, dass unsere Leser bei allen neu erworbenen Freiheiten immer noch ein gewisses Schamgefühl haben, das zu verletzen mit Kunst nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Im Klartext, wenn Sie und Ihre Freundin ins Bett steigen, hört die Literatur auf. Ist es das? Eben nicht. Weil es gar nicht um mich geht, auch nicht um meinen ganz persönlichen Geschmack. Vielmehr darum, dass ich als verantwortlicher Redakteur dieses Blattes eine Fürsorgepflicht für ein paar Dutzend Leute habe. Und ich denke nicht daran, unseren mühsam errungenen politischen Freiraum für etwas aufs Spiel zu setzen, das Sie für avantgardistisch halten. Sprechverbote sind immer Zensur. Was aber im Übrigen Sappho und die alten Griechen schon besser konnten. Als Gedicht meine ich, das wissen Sie ganz genau. Bei mir in meinem Blatt gibt es keine Zensur, Sie dämliche... Scheiße. Scheiße, habe ich mich schon wieder provozieren lassen. Ja, ja, die Macht meiner Poesie, Josef Michailitsch. Wie kommt es, Sinaida Sawatskaya, dass wir auf derselben Seite stehen und immer streiten? Wahrscheinlich stehen wir nicht auf derselben Seite. Wenn die Perestroika das ist, was Sie hier tun, dann können Sie sich das Ganze in einen nicht aussprechbaren Körperteil hinten reinschieben. Und zwar Glasny. Pani Maju? Blatsch! Amerikanische Посольство. Foyer. Amerikanische Botschaft. Foyer. Ben steht у чёрной доски. Ben steht am schwarzen Brett. Aha, Sie sind also der Ansicht, dass in der Kantine zu viel Salz im Salat ist. Na, dann unterschreiben Sie doch hier. Блядь, блядь, блядь. В отделении КГБ, im Büro des КГБ, sitzt ein Tech-End-Mann und hört das Gespräch ab. Hi, Ben. Meditieren Sie mit dem schwarzen Brett oder was? Oh, hi, Sabine. Nein, das nicht. Ich bin noch ein bisschen müde. Und, was tun Sie so strapaziöses? Sieben Zwerge bedienen. Bassett arbeitet für die Rüstungskontrollkommission. Zimmer reservieren, Dienstwagen organisieren, Benzingutscheine besorgen, Pampers, saure Drops. Alles, was Sie so benötigen. Und Sie? Oh, mir geht's gut. Vorher habe ich in New Haven in den Slums gearbeitet. Dagegen ist das hier der pure Luxus. Ein bisschen zu hochnäsig sind Sie mir, die Diplomatensprösslinge. Sehen wir uns noch in Sam's Lounge auf dem Cocktail? Tut mir leid, heute nicht. Ich bin um 4:15 verabredet. Американское посольство. Американская Botschaft. Предбанник Инкерман. Vorzimmer Inkermann. Входит Ben. Ben betritt den Raum. Hi. Ich bin... Psst, keinen Namen. Für mich und Mr. Inkermann sind Sie nur die 4:15 Verabredung. Selbst wenn wir uns eines Tages einmal um Mitternacht verabreden sollten, so bleiben Sie doch die 4:15. Ich bin übrigens Mehetabel Macy. Das dürfen Sie ruhig wissen. Man kennt mich hier ohnehin. Mehetabel ist ein biblischer Name und heißt von Gott geliebt. Und nicht nur das, auch von den Männern. Aber da fragt man sich doch, was erst mit den Leuten passiert, die nicht von Gott geliebt werden, wenn sie mich nach Moskau versetzen, oder? Was meinen Sie, 4:15? Schicken Sie ihn schon rein, Miss Macy. Ich warte. Gerne, Mr. Inkermann, sofort. Ja, das ist sie. Der Stolz der Navy, der Traum eines jeden Marines. Die USS John R. Pierce. Vergrößerungsglas? Da, nehmen Sie. Der Bausatz kommt aus Stockmans Department. Wir nannten sie nur die JR. Ein Zerstörer der Sumner-Klasse wie sonst keiner mehr. Sehen Sie mal hier. Sehen Sie mal da. Da? Da? Hier. Vorsicht. Das war mein Platz. Kuba-Krise, 65. Die Russen kommen von oben in die Bucht. Wir rücken vor. Ruckzuck, wie ein Riegel, das war's. Tja, gestatten? Inkermann. 4:15. Angenehm. Was liegt vor? Caster sagte doch, Feind hört mit. Caster ist ein Arschloch. Das hier... Ja, ja, ja, sehen Sie sich ruhig mal um. Das hier, das haben Spezialisten von der Navy eingerichtet. Bassett, wir verstehen unser Handwerk. Hier drin, aber nur hier, können Sie alles sagen. Und? Was sagen Sie zu ihr? Zu wem? Mehetabel. Ja. Sie sind bei der Army Intelligence. Mehetabel gehört zur Navy, ist das klar? Verstehen wir uns? Also Finger weg. Sonst noch was? Ja. Ein Versiegler-Diplomatenkoffer wurde mir nachgeschickt. Ich brauche einen Panzerschrank, Zugang zu Ihrem Archiv der verschlüsselten Sensitive Compartment Information Cables, Chiffrierschlüssel und Ihr Dienstbuch, Mr. Inkermann. Geht klar, Mann. So habe ich es gerne. Kurz und präzise. Ja. Weiß Caster von Ihrer Tätigkeit? Von mir weiß er nichts. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Dann bleibt es also unter uns. KGB, KGB, Kabinett Prosenko. Büro Prosenko. Die Gicht sitzt mir in den Knochen, Christin. Dieser verfluchte georgische Weißwein von gestern Abend. Quartiere, Prosenko. Wohnung, Prosenko. Wann kommst du zurück? Katharina! Eine Woche oder auch zwei. Wir drehen an Originalschauplätzen. Könnte es sein, dass einer dieser Originalschauplätze das Bett deines Liebhabers ist? Ach, Viktor. Wir haben ein Arrangement, nicht wahr? Und warum? Er ist in der Lage, mich alles vergessen zu lassen, während du mich an alles erinnerst. Verflucktes Weibstück. Lässt dich durchvögeln von diesem irischen Schwarzwaldhändler! Krosti, ich leide. Meine Frau ist verreist. Meine Sekretärin ist krank. Der Samovar ist kaputt! Tee ist ein wahrhaft köstliches Getränk, aber nicht in dieser Zubereitung. Also reden Sie schon. Der neue Bassett war bei Inkermann. So, so, bei Inkermann. Was folgern Sie? Was hat ein Laufbursche der sieben Zwerge mit Inkermann zu besprechen? Richtig, Kostin. Setzen Sie ihn auf die Liste unserer Zielpersonen. Quartiere Aide, Wohnung Aida. Hallo! Hallo Mama, endlich, wo warst du denn? Apotheke. Apotheke. Eine lange Schlange steht an. Der nächste. Hier. Aus, nicht mehr vorrätig. Aber ich brauche das Medikament. Ich sagte nicht mehr vorrätig. Wenn Sie sich beschweren wollen, bitte zweite Türe links, Verwaltung. Der nächste. Duretinol, 75 Milligramm, 600 Faktorien. Ihren Berechtigungsschein brauche ich. Hier, deine Tabletten, mein Schatz. Na los, komm. Mund auf und rein damit. Zerkauen. Bei dem ist ein Bad. Er sagt, es wäre genug, dass wir uns alle damit besaufen können. Was? Was wird denn das? Der Gruß des großen Vorsitzenden. Das Rezept habe ich von Dimitri. Ach, könnte es sein, dass du heute schon ein bisschen zu viel getrunken hast. Heute noch nicht, aber bald. Wenn der große Vorsitzende die Pfote hebt. Maschine im Auto. Auf Leben und Tod, mein Wort darauf. Wir liefern sie im Krankenhaus an und der Arzt mache sofort eine Notoperation. Der Arzt war übrigens Usbeke. Ist mir völlig egal. Ich bezahle dich für das ganze Jahr und erwarte, dass der Wagen da ist, wenn ich ihn brauche. Usbeken funktionieren ja nur, wenn sie eine gewisse Menge Alkohol im Leib haben. Jedenfalls, der Arzt hat mir ein Rezept verraten. Ein Obstwein. Mmh. Sie machen sich keine Vorstellung. Probieren Sie mal. Also, man gibt Reis und Zucker in eine Flasche, ja, mischt Obst dazu, hier, je aromatischer, desto besser. Nicht schlecht. Wie heißt das Zeug? Der Gruß des großen Vorsitzenden. Bier und lauwarmes Wasser muss noch dazu und dann, jetzt kommt's, verschließt man das Ganze mit einem Gummihandschuh, lässt es durchgären, bis sich der Handschuh mit Gas gefüllt hat und alle fünf Finger hochstehen. Sagtest du Aprikosen? Genau, Aprikosen. Der Geschmack ist das Geld wert. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich muss die Flaschen ins Dunkle stellen. Und irgendwas fürs Abendessen aufzutreiben bei dieser Gelegenheit war nicht drin? Ach, habe ich nicht dran gedacht. Ach. Sag mal, wo lebst du eigentlich? Es gibt keine Wohnungen in Moskau, nichts zu essen, nichts anzuziehen. Und du hast nichts Besseres zu tun, als den Schwarzmarkt nach Aprikosen abzugrasen. Und ein Heidengeld dafür auszugeben. Ja, Geld habe ich doch genug, aber Aprikosen hatte ich keine. Apropos Fleisch, kennst du den schon? Steht eine Frau im Laden 2 Stunden lang Schlange. Endlich ist sie in der Theke angekommen und verlangt 1 Kilo Fleisch. Sagt der Verkäufer. Hier gibt es nur keinen Fisch, kein Fleisch gibt es nebenan. Ha, ha, ha. Ach, mein Gott, wenn ich an deinen Witz und das Brief von früher denke. Ja, sobald ich die andere Wohnung habe, bist du mich los. Und bis dahin könntest du doch wenigstens ein klein bisschen freundlicher sein. Hm? Spalni, im Schlafzimmer. Ja, weißt du schon. Mhm. Oida. Mhm. Denkst du nicht auch daran? Du bist früher mit uns war. Guck, ein bisschen. Wir sind mit deiner Geliebten. Reicht sie dir nicht mehr? Naja, die ist perfekt. Ja. Sie hat ein Arrangement mit ihrem Mann. Sehen wir schon oft. Aber was? Also, wo ist denn das Problem? Geh zu Bett und lass mich jetzt in Frieden. Wieso? Gibt's da irgendwas an mir auszusetzen? Kümmere ich mich nicht genug um dich und Slava? Hm? Im Augenblick kümmerst du dich ein bisschen viel um mich. Ach, komm, nimm die Hand da weg, ja? Mensch. Улица в Москве. Straße in Moskau. Berden и Харкенрайдер. Берден и Харкенрайдер am Straßenrand. Oh, ist mir kalt. Denk dich an was Warmes, Sabine. Und an was? Hot Dogs. Die Sonne Kaliforniens. Die Stimme von Elvis. In Fieber. Ein Wagen fährt heran. Ah, da ist er ja. Was ist? Kommen Sie nicht mit zurück? Ich? Nein, ich schaue mich noch ein bisschen um. Take care, Sabine. Maschine atige. Der Wagen fährt ab. Ben schlendert weiter. Vor einem Haus haben Kinder eine Rutschbahn angelegt. Sag mal, die Rutschbahn hier vor dem Eingang ist unten wenig gefährlich. Halt, Vorsicht, ist klar! Oh. Es ist glatt. Darf ich? Ja, danke sehr. Oh, Sie haben ja eiskalte Hände. Und, was soll ich dagegen tun? Denken Sie einfach an was Warmes. Und, das wäre? Tee mit Weinbrand, Schaschlik. Abgemacht. Darf ich Sie einladen? Café Drushba. Aida und Ben sitzen am Tisch. Mein Name ist Benedikt Bassett. Ich bin Diplomat in untergeordneter Stellung. Ja, das ist es auch schon. Nennen Sie mich Ben. Kennt man Sie hier? Mhm. Ich heiße Sinaida Ivanovna. Mein Sohn hat Aida draus gemacht. Sie sind also verheiratet? Ja, ich bin in Scheidung begriffen. Mein Ex-Mann zieht bald aus. Die Zuteilung einer Wohnung dauert bei uns. Haben Sie ihn geliebt? Sagen Sie, werden Ihre Fragen nicht langsam so ein bisschen indiskret? Nee, das ist die übliche Art, jemanden kennenzulernen, oder? Bilden Sie sich keine Schwachheiten ein? Sie gefallen mir, ist das ein Problem? Also, wie haben Sie ihn kennengelernt? Prost. Prost. Ja, ich hatte gerade geduscht. Da kam er in mein Leben geschwebt. Er stand draußen auf einer Plattform. In seiner Studentenzeit arbeitete er als Fensterputzer. Wie lange er mir zugeguckt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls schrieb er in Spiegelschrift an das Fenster: Willst du mit mir schlafen? Ja, das mochte ich an ihm, seinen jüdischen Humor, seine Unverschämtheit, seine Direktheit. Er war so unverbogen. Und was passiert mit Ihrem Kind, wenn Sie getrennt sind? Slava? Er ist nicht von Vadim. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Sinaida Ivanovna, können Sie mir bitte ein Autogramm geben? Ja. Sie sind berühmt? Na, in gewissen Kreisen, ja. Bitteschön. Man handelt mich als Dissidentin. Aber ob das ein Kompliment für meine Gedichte ist? Ja, ich geh jetzt. Hallo? Ich muss. Wohin denn? Predbannik, Vorzimmer, Inkermann. Ihre 9 Uhr Verabredung, Mr. Inkermann. Sind Sie sicher, dass es nicht die 9.15 Uhr oder schon die 9.30 Uhr Verabredung ist? Soll reinkommen, aber zack, zack. Es ist doch nicht so. Lassen Sie sich was einfallen, um ihn wieder zu beruhigen. Ich bin es, Kasta. verstecken Sie denn, Inkermann? Okay, jetzt die Pfoten hoch und schön langsam zum Schreibtisch gehen. Was soll der Käse? Hände auf den Tisch legen und vornübergebeugt stehen bleiben. Hat Ihnen jemand ins Hirn geschissen, Inkermann? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Einen Ausweis? Lassen Sie doch mal sehen. Emanuel Custer, tatsächlich? Na, wer hätte das gedacht? Sie sind ja doch Custer! Inkermann, ich... Reine Routine-Sache, Custer. Nichts für ungut. Sehen Sie, 15 Minuten genügen normalerweise, um einen Mann unschädlich zu machen und sein Double loszuschicken. Aber uns von der Navy legt man nicht so leicht aufs Kreuz, was? Custer, wenn Sie so freundlich wären und würden meinen Schreibtisch wieder von Ihren Sachen freimachen, ist doch eklig, diese Taschentücher. Und dieser Flachmann, trinken Sie im Dienst? Noch ein Wort, Inkermann, und ich zerbrösle Ihre Schiffsmodelle mit bloßen Händen. Mann, Custer, nun nehmen Sie sich doch zusammen. Sie sind doch psychologisch geschult, nicht? Also, was liegt an? Sie haben mich rufen lassen. Ja. Richtig, Sabotage, Custer. Eindeutig Sabotage! Sie machen Ihren Job verdammt nachlässig. Irgendwo hatte ich doch... Ach so, ja, hier. Die Frau des Botschafters schreibt, lieber Charles, ich weigere mich zu glauben, dass das Reißen der Klaviersaite ein Zufall war. Sicher wussten die Russen, dass der Maestro auf meine persönliche Einladung hin im Spaso-Haus erschienen ist. Wie aber konnte es, lieber Charles, bei unseren Sicherheitsvorkehrungen passieren, dass die Saite angesägt wurde, sodass sie beim ersten Anschlag riss? Ich bitte dafür, Sorge zu tragen und so weiter und so weiter und so weiter. Also, Custer... Was gedenken Sie zu tun? Ich könnte rund um die Uhr bewaffnete Posten neben dem Flügel aufstellen. Custer, was die Frau des Botschafters ernst nimmt, nehme ich auch ernst. Ich habe die Seite persönlich unter einem Vergrößerungsglas untersucht. Keine Pfeil, keine Sägespuren. Interessant, interessant. Sie sind ja offenbar Experte. Was sagen Sie dann zu dieser Takelage? Gefeilt oder gesägt? Gebrochen, Inkermann. Haben Sie sich draufgesetzt? Warum sind Sie eigentlich nie anwesend im Spaso-Haus bei Vorträgen und kulturellen Veranstaltungen? Nie Kultur, nie. Nix Interesse. Verstehen? Dann sind Sie von jetzt an persönlich für alles verantwortlich, was im Spaso-Haus passiert. Überprüfen Sie den Flügel, den Diaprojektor, das Mikrofon. Sehen Sie nach, ob die Heizung warm genug ist, ob in den Drinks K.O.-Tropfen sind, ob die Klospülung funktioniert. Morgen, Custer, ist eine Lyriklesung. Lieben Sie Lyrik? Nein? Ein kleiner Raum. Das hier für 15 ist Ihr Kämmerlein. Es ist klein, abgelegen und dunkel, aber es hat auch seine Vorteile. Wenn Sie versuchen würden, mich zu küssen, würde es niemand hören, wenn ich schreie. Danke. Platz für Tisch und Stuhl genügen mir vollkommen, Miss Macy. Hier sind Ihre Nummern für 15. Die obere für das Türschloss, die untere für den Safe. Schauen Sie, so geht's. Happy Birthday, Mr. President. Wehe, wenn Sie die ändern, wir hätten dann keinen Zugang mehr zu Ihnen und Ihren süßen Geheimnissen. Na dann, für 15. Viel Spaß. Und wenn Sie etwas brauchen, just whistle. Ben steht u Safe. Ben steht an seinem Safe. Pforten hoch! Sicherheitscheck! Custer! Was zum Teufel soll das? Schon mal was von einem Burschen mit Namen Volta gehört? Okay. Kurz vor dem Sensenmann kam der Priester zu ihm, sagt: Volta, mein Freund, der Tod beißt dich jetzt in den Arsch. Das ist der Moment, dem Teufel abzuschwören. Sagt Volta, es ist jetzt nicht der Augenblick, sich Feinde zu schaffen. Also. Was ist? Ich habe Kaffeepause. Gehen wir ein Bier trinken? Na schön. Dann schließe ich mich Ihrem Freund Voltaire an. Amerikanische Посольство. Amerikanische Botschaft. Bar. Die Bar. Okay. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich halte den durchschnittlichen Amerikaner für dasselbe Arschloch wie den Russen. Aber was... hier im Moment läuft, ist keine Perestroika, sondern Beredischka. Atempause. Die Jungs zeigen die weiße Flagge, weil ihnen gerade die Kohle fehlt, um uns eins überzubraten. Sam, bring mir noch einen Scotch. Der KGB, Mr. Bassett, arbeitet wie eh und je. Klar. Sie doch auch, Mr. Custer. Eben. Wir müssen unser Pulver trocken halten. Uncle Sam is a friendly old man, but he has a spine of steel. Aber wenn Gorbatschow das Ruder herumreißt, bin ich gottverdammt nochmal der Letzte, der nicht mitzieht. Prost. Prost. Zum außenpolitischen Kurs der Sowjetunion sagte Gorbatschow, Tschernjenko habe eine wichtige Initiative zur Einschränkung des Rüstungswettlaufes gesetzt und gegen die Atomrüstung. Die Sowjetunion werde alles tun, um den Frieden zu bewahren und um das Recht zu kämpfen, das Recht der Menschen in Frieden zu leben. Gut nachbarliche Beziehungen mit allen Ländern werden angestrebt. Wir bedrohen niemanden, sagte Gorbatschow wörtlich, aber wir lassen uns auch von niemandem bedrohen. Und was, Mr. Bassett, machen Sie eigentlich hier? Verwaltungsarbeiten für die Rüstungskontrollkommission. In Inkermans Büro? Ich chiffriere Ihre Depeschen. Das Codebuch gehört in den grünen Bereich. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Ja. Naja. Sam, bis demnächst. Ich muss noch bei einer Dichterlesung im Spaso-Haus nach dem Rechten sehen. War nett, Mr. Bassett. Spasso-Haus, ein großer Saal. Flammen waren unsere Hände, die auf dem feurig belebten Körper tanzten, bis kein Teil uns blieb, das nicht geschmeidig war und lodernd. Danke. Vielen Dank. Bravo. Bravo. Danke. Großartig, Frau Sawatzkaya. Wie ist dort hinten? Bravo, bravo. Kennen Sie Sinclair? Den Lyriker? Der Botschafter erwartet Sie. Wen? Lesek oder Wodka? Alles andere ist untrinkbar. Ach was. Ich hasse diesen georgischen Weißwein. Aida останавливается перед Бен. Aida bleibt vor Бен stehen. Du? Ich wusste, dass wir uns wiedersehen. Ich will... Ich weiß. Lass uns gehen. Охотничий домик. Jagdhütte. Den Imperialismus besiegt man nicht mit Schönrednerei. All right, my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Wir schlagen zurück. Auf Pamjat. Auf Pamjat. Auf Pamjat. Auf Pamjat. Macht ihr Fortschritte, Viktor? Ich denke ja, Gelosse General. Vielleicht bekommen wir einen dicken Fisch an die Angel. Er ist verliebt und läuft ihr hinterher. Sie lebt in einer Wohnung bei der Metrostation Aeroport. Mit Mann und Sohn. Auch ihr Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Vadim ist der größte Schieber von Moskau. Eine Ratte, die ich bei dieser Gelegenheit zertreten werde. Wir wissen, dass sie mit ihrem Liebhaber nach Leningrad fahren wird. Jetzt, in einer Stunde, mit dem Nachtexpress. Kinosaal KGB. Vorführraum des KGB. Die Zielpersonen besteigen Wagen Nummer 4 des Nachtzuges nach Leningrad. Abteil Nummer 10 ist für Sie reserviert. Sie betreten das Abteil und schließen sich sofort ein und ziehen die Vorhänge vor. Bist du sicher, dass du keinen Fehler machst mit mir? Paure, wir halten das Mikrofon unter dem Bodenbelag installiert. Amateure! Was ist das? Ein kleiner Bahnhof, kurz vor Leningrad. Die Zielpersonen stehen nackt am Fenster. Ein erster deutlicher Hinweis, dass sie in der Nacht kopuliert haben. Kopuliert? In Leningrad ein Besuch des Puschkin-Museums zu einer Festveranstaltung der Puschkin-Gesellschaft. Eine Observierung konnte durchgeführt werden. Aida Ivanovna, ich bin nur wegen Ihnen hier. Nur weil Sie heute lesen. Wollen Sie mir nicht Ihren Bekannten vorstellen? Nein. Anschließend in ein Café auf dem Niewski-Prospekt. Hey, Cowboy. Howdy. Howdy. Sie sind Amerikaner, nicht wahr? Wie wäre es mit einem Löffel echtem amerikanischen Pulverkaffee? Maxibel. Original Maxibel. All right? Komm, lass uns tanzen. Okay. Howdy, Mister. Und jetzt Ihr Hotel an der Neva. Wir waren in der Lage, einen Zwei-Wege-Spiegel zu installieren. Da Sie bei Licht kopuliert haben, sind die Aufnahmen von exzellenter Qualität. Ich glaube, das genügt. Ich wollte. Danke, wir haben einen. Was Sie gesehen haben, ist nur eine Kurzfassung. Die Aufzeichnung der Liebesspiele. Es genügt, Krostin. Wann wird die Falle zustatten, Viktor? Wann? Bald. Коридор в американском посольстве. Flur der amerikanischen Botschaft. Ach, Sabine. Stell dir vor, es stimmt genau. Sie haben es versucht. Aber wie? Du machst dir ja keine Vorstellung. Also erst einmal spricht er Englisch, sieht gut aus und bei der Skitour hat er mich beiseite genommen und... Und jetzt gehst du rüber in Mr. Castos Büro, erzählst ihm alles und er wird dir dann sagen, was zu tun ist, okay? Okay, Ben. Ich bring's hinter mich. Apotheke. Apotheke. Wer ist der Nächste? Bitte sehr, der Bezugsschein. Moment. Tja, abgelaufen. Ihre Berechtigung, Puritenol zu beziehen, ist abgelaufen. Der Nächste. Das ist doch nicht möglich! Ich sagte, der Nächste. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Mein Sohn braucht diese Tabletten. Er hat Leukämie, verstehen Sie? Er muss sie haben. Beschwerden, zweite Türe links. Der Nächste. Dort drüben ist sie. Schafft sie raus. Der Nächste. Комната для допросов КГБ. Verhörraum KGB. Setzen. Ja. Alles vorbereitet. Danke. Film ab. Was soll das? Warum muss ich mir Pornofilme ansehen? Wollt ihr mich vergewaltigen? Sehen Sie doch genauer hin, Frau Sawatzkaja. Ja? Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Ausschalten. Mach das aus! Ausschalten! Ausschalten! Machen Sie aus. Setzen Sie sich bitte. Puritanol. 75 Milligramm Mercaptopurin. Was wollt ihr dafür? Sex? Schlampe. Wir wollen, dass Sie weiterhin für ihn die Beine breit machen. Schweine. Schluss mit den Kindereien. Wir wollen den Amerikaner. Sagen Sie ihm, was Sie hier gesehen haben. Sagen Sie ihm, wer wir sind. Sagen Sie ihm alles. Sie bekommen von uns Tabletten für 2 Tage.